Übung 5. Der Vater von Petra erzählt seiner Frau am Telefon, was Alexander geschrieben hat. Was stimmt hier nicht? Nein, nein. Er hat keine Geschwister, keinen Bruder und keine Schwester. Er hat aber einen Onkel. Und sein Onkel hat zwei Töchter und einen Sohn. Ja, ja. Er hat also zwei Cousinen und einen Cousin. Großeltern hat er auch. Ja, das stimmt. Er hat eine große Familie.